Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 899 an Schiller. Da ich durch den Eigensinn des Genius zwischen der deutschen Zeitmessung und der Farbenlehre hin und wieder getrieben werde, auch nach einem gesegneten Anfang hoffen kann, einigermaßen zu prosperieren, wenn ich meinen hiesigen Aufenthalt verlängere, so überlege ich, dass ich mit Herrn Cotta eigentlich weiter nichts zu verabreden habe und dass ich also gar wohl hier bleiben kann. Sie erhalten daher Sonnabend früh durch die Boten einen kurzen Aufsatz über die typografischen Verhältnisse und eine Quittung über das Geld, das Cotta mitzubringen gedenkt. Es kann mich ängstigen, dass der Mai schon vorüber und von keiner Seite was getan ist. Leben Sie recht wohl und erfreuen sich Ihres neuen Dramas. Jena, am 18. Mai 1803. G.